Vom 9. bis zum 14. Juni berichteten ausländische Medien über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un, die russischen Nachrichtenagenturen TASS und Lia Novosti, die Zeitung Dagungbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong und die Internet-Homepages Fan Chu Wang und Goji Guangbo Wang in China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Universität für Landesverteidigung besucht hatte. Die Zeitung Liaoning Shinwen, die Zeitung Dagungbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong, China, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die senegalesische Zeitung Le Populaire, der Rundfunk für In- und Ausland und der Radiosender in 7 Nationalsprachen in Guinea und die Internet-Homepages des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVJK meldeten, dass Kim Jong-un die neu gebaute Kimchi-Fabrik Ryugyong besichtigt hatte. Auf der Internet-Homepage der türkisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un das umgebaute Kinderferienlager Mangyongdae aufgesucht hatte. Die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo berichtete darüber, dass es Kim Jong-un zusammen mit den Delegierten für Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation zum Andenken fotografieren lassen und dem Konzert der Schüler »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« beigewohnt hatte. Mit diesen Nachrichten meldete die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung, dass Kim Jong-un die Baustelle für Seifenfabrik Ryongaksan aufgesucht hatte. Auf den Internet-Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un. Die indische Zeitung World Mirror brachte in ihrer Ausgabe vom 1. bis 15. Juni die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den Bauplatz für Sauerstoffwerk des Gesundheitswesens besucht hatte.